Wer immer von christlicher Sittlichkeit spricht, meint in erster Linie die Bergpredigt mit ihren neuen Geboten. Aber wie meint er sie? Meint und versteht er die Gebote der Bergpredigt wörtlich, halbwörtlich, bildlich, ideal? Glaubt er sie restlos, unbedingt und wörtlich befolgen zu müssen, oder nimmt er sich die Freiheit, die göttlichen Forderungen nach seiner Einsicht, nach seinem Geschmack, seinem Können und nach seiner persönlichen Lage und Laune selbstherrlich für sich zu modifizieren, das heißt zu ermäßigen, das heißt zu umgehen? Für jeden in der Welt lebenden Christen sind nämlich die vom Gottessohn verkündeten Gebote nicht bloß schwer und sehr schwer, sie sind vielmehr für weltlich gebundene Christen teilweise überhaupt nicht zu befolgen und zu erfüllen. Die christliche Sittlichkeit ist eine übermenschliche Sittlichkeit, eine Übersittlichkeit. Aber die Bergpredigt gibt sich als göttliche Willensmeinung aus, die sich an jeden Menschen wendet, der sich also eigentlich bemühen müsste, dem göttlichen Gebote bedingungslos und wörtlich zu gehorchen. Was aber die Frage nach der wahren Herkunft und dem Wesen dieser Ethik anbelangt, so wird vom Standpunkt unserer Erkenntnis der Schluss unumgänglich: Da Jesus eine erdichtete Person ist, kann die christliche Sittlichkeit nicht von ihm herrühren. Die Ethik des Evangeliums, insonderheit die Bergpredigt, stammt vielmehr von der philosophischen Gedankenwelt der spätmittelalterlichen Genossenschaft der Evangelienverfasser. Jene Gelehrten, Philosophen und Moralisten des Mittelalters haben in vielen gemeinsamen Beratungen erwogen und bestimmt, was für die zu errichtende Christenkirche als sittlich wertvoll gelten und deshalb in der Evangeliendichtung durch den Mund Jesu als gottgewollt gelehrt werden sollte. Die christliche Ethik, wie sie in der Bergpredigt am reinsten zum Ausdruck kommt, ist ein moralisches Kunstprodukt, ist das Ergebnis langer Überlegung. Man rühmt sehr den Heroismus, die göttliche Hoheit und Strenge dieser Ethik. Aber wie kam dieser Heroismus denn zustande? Und warum klingen diese Forderungen so heroisch? Weil bisher geltende Sittengesetze bewusst übersteigert worden sind. Den Dichtern waren ja als Philosophen und Moralisten die Sittenregeln aller Völker und Zeiten bekannt, und man hat verwendet, was für den Zweck zu gebrauchen war. Der Zug des Heroischen im Christentum rührt daher, dass absichtlich die neue Ethik ins Übermenschliche bzw. Übernatürliche, sogar Widernatürliche gesteigert worden ist. Widersteht nicht dem Bösen. Wer dich auf die rechte Backe schlägt, dem biete auch die andere dar. Segnet, die euch fluchen. Wer nicht hasset Vater und Mutter und so weiter. Der Heroismus wurde durch die Taktik erzielt, manche Gebote der natürlichen Sittlichkeit kurzerhand aufzuheben bzw. ins Gegenteil zu verkehren, indem man zum Beispiel widernatürliche Gebote als höchste Tugend preisen ließ. Die absolute Keuschheit, die Ehelosigkeit. Scharfe Überlegung hat hierbei mitgewirkt, der christgläubige Fromme soll nämlich gar nicht imstande sein, solche Forderungen aus eigener Kraft zu erfüllen. Und man musste solche unerfüllbaren Gebote aufstellen, weil die postulierte Grundidee sie verlangte. Das ist leicht einzusehen. Gesetzt, der Fromme wäre imstande, den sittlichen Forderungen tatsächlich voll Genüge zu leisten, dann konnte er sich ja durch eigene Kraft und Anstrengung, das heißt durch eigenes Verdienst vor Gott rechtfertigen. Und das würde bedeuten, der Opfertod Jesu ist in diesem Falle völlig unnötig, weil für die Rechtfertigung des Menschen belanglos. Die Grundidee des Jesus-Dramas bekundet und verlangt aber gerade die absolute Heilsnotwendigkeit des Sühnetodes Christi. Nur deshalb muss ja Jesus sein Leben opfern, weil der sündige Mensch nach der neuen Lehre sich niemals durch eigenes Verdienst vor Gott rechtfertigen kann. Dass man vielleicht einmal diese oder jene heroische Tat vollbringt, ist dabei nicht maßgebend. Der echte Christ müsste schon jedes Mal und er müsste alle diese Förderungen wörtlich befolgen, wenn er aus eigenem Tun selig werden sollte. Haben denn die klugen Moralerfinder nicht bedacht, dass sie ihre zu werbenden Gläubigen mit dem Heroismus der sittlichen Forderungen vermutlich mehr abschreckten als anlockten? Selbstverständlich haben sie auch diesen Punkt bedacht. Es ist ihnen von vornherein klar gewesen, dass sie die neue Sittlichkeit nicht nur in übermenschlicher Form predigen lassen durften. Nur lauter heroische Gebote durfte man nicht aufstellen. Im wirklichen Leben muss man schon mit der menschlichen Natur und ihrer physischen Bedingtheit sowie mit den sozialen Verhältnissen der Gläubigen rechnen. Daher waren die Urheber auch gern bereit, an anderen Stellen ihrer Dichtung Jesus anders von der Sittlichkeit reden zu lassen. Der Heroismus wurde an diesen Stellen wesentlich herabgeschraubt und gedämpft. Vor allem kam man in den natürlichen Bindungen des Menschen, Familie, Ehe, Staat, diesmal wohlwollend entgegen und ließ sie durch Jesus ausdrücklich anerkennen und sanktionieren. Hier fanden die Fälscher ein gutes Betätigungsfeld für den absichtlichen Widerspruch. Was man an dieser Stelle mit Unerbittlichkeit forderte, nahm man an anderer Stelle mit sanften Worten verklausuliert oder ganz offenherzig wieder zurück. So schuf man für jedes Christenherz in jeder Lage und Stimmung die gerade passende und erwünschte Sittlichkeit. Die Priester konnten nach Lage der Dinge dem einzelnen Gläubigen entweder das schwere und schwerste oder das sanfte Joch auflegen. Wir wenden uns jetzt wieder der Aufhellung des Aufbauplanes des Gesamtevangeliums zu.